Kundgabe 1739. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.12.1940. Verklärung Jesu. Mein Vater und ich sind eins. Das Problem der Verklärung Jesu nach seinem Kreuzestod ist bei rechter Lösung gleichzeitig auch ein Verständlichwerden der Worte Jesu. Mein Vater und ich sind eins. Es hat Gott sich selbst zum Opfer gebracht durch einen Menschen, der alles Menschliche überwand aus Liebe zu Gott und der deshalb seine Seele so gestaltet hatte, dass Gott in aller Fülle Wohnung nehmen konnte in ihm. Seine Außenform, sein Körper, gehorchte völlig dem Willen der Seele und war gleichfalls nur dem Göttlichen zugewandt. Also war jegliche Substanz zu Gott gerichtetes Geistiges, so dass es den irdischen Entwicklungsgang nicht mehr benötigte und somit nach dem leiblichen Tode eingehen konnte in das Reich des Geistigen in aller Vollkommenheit. Alles vollkommene Geistige schließt sich mit der Urkraft zusammen und wird durch innigste Verschmelzung eins mit ihr. Der Entwicklungsgang des einst von Gott abgefallenen Geistigen dauert unendliche Zeiten und wird auch im Jenseits über zahllose Stufen zur Höhe führen. Immer aber wird die Außenform, das noch weniger entwickelte Geistige, zurückbleiben und die Seele freigeben, die dann als geistiges Wesen den Zusammenschluss sucht mit ebensolchem reifen Wesenhaften im Jenseits. Die Außenhülle löst sich auf und die einzelnen geistigen Substanzen treten wieder mit Ähnlichen in Verbindung, um ihren Entwicklungsgang fortzusetzen. Der Leib Jesu aber war in seiner Reinheit und seinem Liebeswirken schon zu geistiger Vollkommenheit gelangt. Und die unermesslichen Leiden am Kreuz waren der letzte Läuterungsprozess für das zur Form gewordene Geistige, so dass es völlig entschlackt sich der vollkommenen Seele anschließen konnte, also nicht mehr auf Erden zu bleiben genötigt war, und nun der Gottesgeist, die Seele und der Körper sich vereinigten, also eins wurden. Es war der Mensch Jesus, der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Es ist aber nun Gott und Jesus Christus eins. Es sind nicht zwei Wesenheiten, die nebeneinander zu denken sind, sondern es ist nur eine Wesenheit, die alles Vollkommene in sich aufnimmt. Es ist die Gottheit Jesu, nicht anders vorstellbar als die ewige Gottheit selbst, die nur die Außenform des Menschen Jesus sich angegliedert hat, das heißt, dessen geistige Substanzen sich verschmelzen durften mit der Urkraft, weil sie schon beim Ableben Jesu den Vollkommenheitsgrad erreicht hatten, der Vorbedingung ist zum innigsten Zusammenschluss mit Gott. Es ist der Leib Jesu durch das Verachten irdischer Freuden und strenge Selbstzucht zum Überwinder jeglicher Materie geworden und hatte so nach keinen weiteren Entwicklungsgang mehr nötig. Es konnten sich alle in ihm verformten geistigen Substanzen der Seele zugesellen und mit ihr zugleich das Erdental verlassen, um in Lichthöhen einzugehen. Es war also strahlendstes Licht von nun an die Umgebung dieser Seele. Folglich musste der Leib und die Seele Jesu in verklärtem Zustand die Erde verlassen. Denn ein Wesen, das völlig mit Gott verschmolzen ist, musste nun auch Licht und Kraft von ihm entgegennehmen und also dieses in gleicher Weise ausstrahlen wie die ewige Gottheit selbst. Denn es war ja nun eins mit Gott, folglich auch Licht und Kraft in aller Fülle. Dieser Vorgang der Lichtausstrahlung bleibt den Menschen sonst verborgen. Doch die unendliche Liebe Gottes zu den Menschen ließ die Verklärung Jesu sichtbar vor sich gehen, um ihnen ein Zeichen seiner Macht und Herrlichkeit zu geben, um den Glauben derer zu stärken, die seine Macht und Herrlichkeit in der Welt verkünden sollten, und um den Menschen den Beweis zu geben, dass Jesus den Tod überwunden hatte. dass es nun keinen Tod mehr gibt für die Menschen, die ihm nachfolgen, die den gleichen Weg auf Erden zu gehen sich bemühen. Es ist die Verklärung Jesu eine viel umstrittene Frage für die Menschheit gewesen, und meist wurde sie als Fabel abgelehnt, weil den Menschen jegliches geistige Verständnis mangelt für das Endziel eines jeden Wesens, für den endgültigen Zusammenschluss mit Gott, für die Einswerdung mit ihm. Jesus aber sagt: Der Vater und ich sind eins. Denn in ihm hatte der Zusammenschluss schon stattgefunden. Seine Seele war so gestaltet, dass sie Gott in sich aufnehmen konnte und also schon Licht- und Kraftempfänger aus Gott war. Er also lehren konnte alle Weisheit und wirken konnte durch göttliche Kraft. Er war vollkommen, wie sein Vater im Himmel vollkommen war, und konnte schaffen und gestalten gleich ihm. Sein Wesen war Liebe, seine Worte waren Liebe, und so konnte er wirken, Kraft seiner großen Liebe zu den Menschen. Denn alles, was ist und geschieht, bringt nur die Liebe zustande. Sein Erdenlauf war eine endlose Reihe von Wundertaten ohne Prunk und Glanz, den er aber beendete in strahlendem Licht, indem er vor den Augen der Seinen sich verklärte und aufstieg zur Höhe, zur ewigen Herrlichkeit. Amen.